Worum geht es im Christentum? Ich finde, es gibt eine Bibelgeschichte, an der kann man es besonders gut zeigen. Und die möchte ich euch vorlesen. Die steht im Matthäus-Evangelium im 19. Kapitel. Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist die Geschichte, von der ich denke, man kann an ihr zeigen, worum es im Christentum geht. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der für dich schon mal etwas verstörend ist, weil die Geschichte ja ehrlich gesagt auch etwas verstörend ist. Also Jesus ist hier ja schon ziemlich schroff und die Geschichte geht auch ja nicht sonderlich schön aus. Also dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt, am Ende geht er traurig weg. Ich finde an Jesus so beeindruckend, dass Jesus sehr, sehr unterschiedlich mit Menschen umgeht. Wir haben in unserer Gemeinde einen Bibelabend, wo wir regelmäßig gemeinsam in der Bibel lesen. Und ich habe noch genau im Ohr, wie einer von den Teilnehmern irgendwann sagte: Ich finde das so toll, dass Jesus so ganz unterschiedlich mit Menschen umgeht, und zwar immer genauso, wie derjenige es gerade braucht. Und Jesus geht also sehr unterschiedlich mit Menschen um, aber ich finde, es gibt so grob so zwei Richtungen, die Jesus oft anschlägt. Die eine ist, wenn Menschen echt am Boden sind. Wenn Leute verzweifelt sind, nicht wissen, wohin mit sich, dann ist Jesus einer, der ihnen gnädig ist und der Menschen, die am Boden sind, wieder aufbaut. Und auf der anderen Seite, wenn Menschen meinen, alles im Griff zu haben und so eine unglaubliche Selbstsicherheit ausstrahlen, dann ist Jesus einer, der den Menschen diese Selbstsicherheit oft kaputt macht und der relativ hart ist. Und ich glaube, so einer von der selbstsicheren Sorte ist auch dieser reiche junge Mann. Und deswegen ist Jesus so, wie er ist in dieser Geschichte. Ehrlich gesagt, über diesen reichen jungen Mann wissen wir gar nicht so viel. Damals gab es ja auch irgendwie noch kein YouTube, kein Instagram, kein Facebook. Man konnte nicht so ziemlich sein ganzes Leben digital festhalten für alle Ewigkeiten und die Nachwelt. Trotzdem können wir ein bisschen was über diesen jungen Mann fantasieren. Also irgendwie war er als junger Mensch reich geworden. Vielleicht war er einfach in Geschäftsdingen echt geschickt, hatte da so ein Händchen für, hat vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt in den richtigen Fischereibetrieb am See Genezareth investiert und hat dabei echt Kohle gemacht und ist jetzt reich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dabei so gedacht hat und gelernt hat: Wenn man die Dinge im Leben nur richtig macht, dann klappt das auch. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben, man muss sich anstrengen, Man muss die Dinge richtig machen und dann klappt das im Leben auch. Und nach meinem Eindruck, je jünger man als Mensch so ist, desto häufiger kann man so eine Einstellung vielleicht auch noch durchhalten. Man muss es nur richtig machen und dann klappen die Dinge auch. Und so kommt er zu Jesus. Vielleicht mit einer ziemlich angesagten Frisur, vielleicht mit Klamotten an, für die andere Menschen einen Monatsgehalt hinlegen müssen. Und er kommt zu Jesus und er stellt Jesus eine Frage. Er sagt zu Jesus: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Ich finde irgendwie diese Frage schon ziemlich cool, weil diese Frage so aufs Zentrum abzielt. Der junge Mann will wissen, wie er das ewige Leben bekommt. Der will wissen, wenn er eines Tages stirbt, wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann die Ewigkeit für mich aufgehen? Wie kann ich das machen, dass ich nicht für alle Zeiten verloren gehe, sondern in den Himmel komme? Und ich finde das so besonders, weil wir oft, also ich erlebe unsere Zeit so, wo es die Tendenz gibt, dass Religion mal so auf Sinn reduziert wird. Also das, was unser Leben etwas bereichert und Sinn gibt. Und dieser junge Mann, der fragt nach der Ewigkeit. So ein Thema, was wir hier oft zur Seite drängen. Ich finde es beeindruckend und gleichzeitig ist diese Frage, die dieser junge Mann stellt, unglaublich sprechend. Der sagt ja nicht, wie bekomme ich das ewige Leben? Der sagt ja, was muss ich Gutes tun? Und das ist ja ein Unterschied. Weil dieser junge Mann danach fragt, was er tun muss. Und ich vermute mal, weil er das aus seinem erfolgreichen Berufsleben so gewohnt ist. Gib mir die Checkliste, gib mir die To-Do-Liste und die arbeite ich richtig erfolgreich ab. Und wenn ich die abgearbeitet habe, dann kriege ich die Belohnung. Und mit der Einstellung naht er sich Gott und sagt, gib mir im Grunde die religiöse To-Do-Liste. Sag mir, was ich abarbeiten muss, damit mir das Himmelreich aufspringt. Und Jesus gibt ihm das. Der Mann fragt nach einer To-Do-Liste und er kriegt eine To-Do-Liste. Jesus geht mit ihm genauso um, wie er es braucht. Aber irgendwie finde ich auch auf eine relativ schnoddrige Art und Weise, empfinde ich so. Jesus sagt ihm, willst du das ewige Leben haben? Halte die Gebote. Okay. Der junge Mann lässt nicht locker, er fragt nach, welche denn? Jesus, ich finde wieder relativ schnoddrig. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis geben. Also im Grunde listet er ihm die 10 Gebote auf. Relativ unspektakulär. Und der junge Mann sagt sich, ja, habe ich doch alles bisher immer gehalten. Kein Problem. Was fehlt mir noch, Jesus? Jesus, was fehlt mir? Und dann setzt Jesus zu seinem Schlag an, sag ich mal, und sagt ihm, willst du vollkommen sein, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach und du wirst einen großen Schatz im Himmel haben. Und das überfordert dann den jungen Mann. Und das heißt, er geht weg und sagt, nee, also er sagt gar nichts, ehrlich gesagt. Er geht einfach weg, weil er traurig wird, weil er sein Geld nicht aufgeben will. Und die Frage ist, warum macht Jesus das? Warum sagt Jesus am Ende das mit dem Geld zu dem jungen Mann? Ich könnte jetzt bei dieser Predigt so abbiegen und eine kleine geistliche Vermahnung zum Thema Geld geben. Und das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Also darüber nachzudenken, wie gehen wir Christen eigentlich mit Geld um? Wie gehen wir so mit unserem Geld um, dass arme Menschen davon auch profitieren? Das ist dran. Und dennoch glaube ich, dass wir damit den Kern von dem, worum es Jesus hier geht, nicht ganz treffen würden. Weil wir müssen uns mal vor Augen führen, was Jesus hier eigentlich macht mit dem jungen Mann. Der junge Mann geht ja im Grunde seine To-Do-Liste, die 10 Gebote durch und sagt, ich kann überall hinter einen Haken setzen. Kein Problem. Und Jesus sagt ihm, junger Mann, nicht so schnell. Wir gehen nochmal die 10 Gebote in aller Ruhe miteinander durch und schauen mal, ob dein kleiner Haken, den du überall hintergesetzt hast, ob der auch zurecht da steht. Und Jesus sagt ihm, komm, wir fangen mal mit dem ersten Gebot an. Das erste Gebot heißt ja, du sollst keine anderen Götter haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der junge Mann dachte, klar, habe ich immer gehalten. Ich gehe jeden Samstag in die Synagoge, ich habe bisher nur zum Gott Israels gebetet, ich war nie in einem Zeus-Tempel, habe nie zu persischen Gottheiten gebetet. Ich habe nur den Gott Israels, ich habe keine anderen Götter. Und Jesus sagt im Moment, nee, nee, bei dem Gebot geht es um viel mehr. Ein Gott haben heißt, das, woran du dein Herz hängst. Das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Martin Luther hat das im kleinen Katechismus mal so auf den Punkt gebracht und gesagt, du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das heißt, das, was du in deinem Leben am meisten liebst, das, was du in deinem Leben am meisten fürchtest, das, worauf du in deinem Leben am meisten vertraust, das ist dein Gott. Also das, wo du in der letzten Woche am meisten Angst vor hattest, wo du dachtest, oh, ich kann nicht mehr, das ist eigentlich dein Gott. Wenn es nicht, der wahre dreieinige Gott war. Das, wo du auf am meisten vertraust, wo du denkst, wenn das nur in Ordnung ist, wenn das nur in Ordnung kommt, wenn ich das hab, dann ist alles gut. Das ist dein Gott. Und bei dem jungen Mann war es eben das Thema Geld. Jesus ahnte, dass der junge Mann eigentlich einen anderen Gott anbetet, nämlich der Gott, der in seinem Portemonnaie wohnt. Und er stellt ihn deswegen vor die Wahl. Er sagt, okay, du willst es wirklich wissen? Du willst die To-Do-Liste haben? Ich gebe dir eine To-Do. Folge mir nach oder folge deinem Geld nach. Entscheid dich. Was ist dir wichtiger? Und der junge Mann entscheidet sich. Er folgt seinem Geld nach. Er hatte nicht mal die Kraft, das erste Gebot zu halten. Auf die anderen neun kam Jesus gar nicht erst zu sprechen. Denn Jesus könnte genau das Gleiche bei den anderen neun Dingen auch machen. Und ich finde ehrlich gesagt, dann ist das mit den 10 Geboten gar nicht so einfach, sie zu halten. Ich kenne Leute, die das so sagen und denken. Ich kenne jemand, der hat mir mal gesagt, ich gehe nicht in die Kirche, ich bin auch kein Mitglied mehr, brauche ich auch nicht. Ich kann ja auch so nach den 10 Geboten leben und ich halte auch die 10 Gebote. Und ich denke mir, je mehr ich mich mit den 10 Geboten beschäftige, wirklich, du hältst die? Weil so auf einer oberflächlichen Ebene geht das noch. Also Gebot, du sollst nicht töten. Ich habe nie jemanden umgebracht, war dafür nicht im Gefängnis, ganz einfach. Aber ich lese echt gerne bei den Reformatoren, bei Luther, Melanchthon und so. Und was mir da so auffällt ist, bei den Geboten geht es nicht nur um meine äußerlichen Taten, es geht auch, also die Reformatoren intensivieren die Gebote und sie setzen sie ins Positive. Finde ich total spannend. Intensivieren heißt, es geht nicht nur um die äußeren Taten, sondern auch um das, was ich sage, um das, was ich denke, um das, was in meinem Herzen vorgeht. Und dann heißt, du sollst nicht töten eben auch, ich soll nicht mit meinen Worten andere Menschen verletzen. Und auch nicht in einem Konflikt, der berechtigt sein mag, den ich eingehen muss, nicht so reden, dass das andere echt verletzt. Und auch nicht in meinen Gedanken andere Leute schlecht machen und in meiner Fantasie mir schon böse Dinge über andere Leute ausmalen, die anderen Leute vielleicht nie gemacht oder gesagt haben. Und in meinem Herzen, ja, das nicht tun. Intensiviert und gleichzeitig positiv, wenn ich schon nicht töten soll, dann, ja, was kann ich dann tun für meine Mitmenschen? Na, sie segnen, Gutes tun. Für die Menschen, auf die ich vielleicht auch echt einen Groll habe. Das steht hinter dem Gebot, du sollst nicht töten. Viel mehr als jemandem im wortwörtlichen Sinne das Leben zu nehmen. Und wenn ich das so sehe, dann merke ich eigentlich, genau wie der reiche Jüngling, ich habe da ehrlich gesagt keine Chance. Ich habe keine Chance, diese To-Do-Liste abzuarbeiten. Und wenn das so ist, dann habe ich auch keine Chance, etwas zu tun, um in den Himmel zu kommen eines Tages. Ich habe da keine Chance. Und auch nicht bei dem Thema Geld. Ich habe mich das mal gefragt. Also Jesus setzt ja am Ende, nachdem der Reiche weg ist, nochmal einen drauf. Er sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein reicher Mensch in den Himmel kommt. Das ist leichter. Und ich frage mich, ob ich eigentlich auch einer von den reichen Menschen bin. Und wir haben ja oft die Angewohnheit, dass immer die anderen reich sind, nicht man selbst. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich als Pastor, verbeamtet, A13-Gehalt, vergleichbar ungefähr mit einem Gymnasiallehrer. Ich gehöre mit dem Einkommen zum reichsten halben Prozent der Weltbevölkerung. Also ich bin ein Reicher. Und zu denen sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht, als dass so jemand wie du, so jemand wie ich ins Himmelreich gehen kann. Und da bleibt ihm echt die Spucke weg, wenn das so ist. Und nicht nur mir und nicht, vielleicht auch nicht nur dir vom Bildschirm, sondern ehrlich gesagt auch den Jüngern. Die stehen ja dabei und gucken sich die ganze Szene genau an. Und ich vermute mal, die haben vielleicht auch einen heiden Respekt vor diesem reichen jungen Mann. Die haben den vielleicht auch mal gesehen, wie der in der Synagoge ist, fromm. Die haben gesehen, wie der vielleicht respektvoll mit seinen Eltern umgeht, wie der fair mit anderen Menschen umgeht und dachte, ey, das ist einer, der hat's im Griff im Leben. Und jetzt merken sie, dass der keine Chance hat aufs Reich Gottes. Und sie fragen sich, habe ich dann überhaupt eine Chance? Es gibt diesen Satz hier im Matthäus-Evangelium, finde ich so sprechend, der heißt, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann dann, selig ist so ein Wort, man kann auch übersetzen, wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann eigentlich noch in den Himmel kommen? Wenn das so ist, dann hat keiner eine Chance. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an den Jesus uns bringen will. Dann steht man mit seinem Glauben irgendwie am Abgrund und denkt, ja, dann ist es auch chancenlos. Und genau, glaube ich, da möchte Jesus uns haben, dass wir aufhören zu denken, dass wir uns den Himmel erarbeiten können. Weil Jesus das nicht macht. Er geht nicht so mit dem reichen Jüngling um den kaputt und klein zu machen. Es gibt eine Parallelstelle im Markus-Evangelium, da steht die Geschichte auch. Und da steht die kleine Notiz, Jesus sieht den reichen Mann an und gewinnt ihn lieb. Also dieser reiche junge Mann, der liegt Jesus am Herzen. Es geht ihm nicht darum, ihn kaputt zu machen. Und wenn wir in der Kirche über 10 Gebote reden und darüber reden, dass wir sie nicht halten können und das tut weh, dann machen wir das, glaube ich, nicht, um Leute klein zu machen. Das ist mir ganz wichtig, weil das vielleicht auch oft so rüberkommt. Sondern ich glaube, wir tun das, um Leute frei zu machen. Weil damit ein falsches Konstrukt kaputt geht, wo ich denke, das gibt mir Sicherheit, tut es aber gar nicht. Und dieses falsche Konstrukt ist, ich kann mir das die ganze Nummer erarbeiten. Und da sagt Jesus, hey, das muss kaputt gehen. Und nur wenn das kaputt geht, kann das Himmelreich für dich aufspringen. Es gab mal einen Theologen vor 200 Jahren ungefähr, der hat mal das so auf den Punkt gebracht, ich fand es ganz gut. Ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Ich glaube, genau so ist es. Und genau deswegen geht Jesus so mit dem reichen jungen Mann um. Und ich hätte es diesem reichen jungen Mann so gewünscht, dass er dranbleibt, dass er Jesus das sagt, dass er darüber traurig ist. Wer weiß, was passiert wäre. Aber er ist einfach weggegangen. Er ist aus dem Kontakt mit Jesus gegangen. Und das wünsche ich uns nicht. Das wünsche ich dir nicht. Weil Jesus ja noch was zu sagen hat. Und ich finde, der letzte Satz dieser Geschichte, der gibt der ganzen Geschichte nochmal einen völlig neuen Spin und der dreht was um. Und das ist, glaube ich, das, was das Evangelium ist, die gute Nachricht. Ich lese ihn euch mal vor. Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich finde den Satz so toll, bei Gott sind alle Dinge möglich. Man kann den auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang reißen. Ich kenne es auch so, vielleicht mal so gedruckt auf so ein christliches Sport-T-Shirt, wo irgendwie Christen mit Jesus Sport machen wollen und dann ist da der Satz, bei Gott sind alle Dinge möglich und das heißt, ich schaffe heute mit Gottes Hilfe nicht nur 20 Liegestützen, sondern 30. Und ich glaube, ich gönne jedem, dass er mit Jesus Sport macht. Okay, aber ich glaube, in dem Satz geht es um so viel mehr. Bei Gott sind alle Dinge möglich, heißt, bei Gott ist es möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Bei Gott ist es möglich, dass geistliche Kamele wie du und ich durch das enge Nadelöhr kommen und ins Himmelreich reingehen. Nicht durch unsere Leistung, sondern weil Gott uns das schenkt. Bei Gott ist das möglich. Bei Gott ist das möglich. Und das hat, glaube ich, was mit einer Geschichte von einem reichen Jüngling zu tun, die in diesem Text irgendwie auch drin ist, aber die man vielleicht noch etwas mehr sieht, wenn man aus der Geschichte etwas herauszoomt und sie im großen Zusammenhang der Bibel liest. Denn wenn man die Bibel im Ganzen liest, dann sieht man noch die Geschichte von einem anderen reichen Jüngling. Der ist zwar auch ein reicher Jüngling, aber irgendwie gibt es ihn schon vor Beginn der Schöpfung. Und dieser reiche Jüngling, dieses ewige Wort, ist so reich, ihm gehören im Grunde alle Atome dieser Welt, dieses Weltalls. Ihm gehören selbst die Atome, aus dem ein 500-Euro-Schein gedruckt ist. Er ist so reich, dass ganze Galaxien für ihn nur Wechselgeld sind. So reich ist dieser Jesus. Und er hört in Ewigkeit die Stimme seines Vaters, der zu ihm spricht: Willst du vollkommen sein? Verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen großen Schatz im Himmel haben. Und anders als wir kann Jesus diesem Gebot seines himmlischen Vaters entsprechen. Ich bin nicht gehorsam, aber dieser Jesus ist Gott Vater gehorsam. Er macht es. Er verkauft alles, was er hat. Er tauscht seinen himmlischen Wohlstand ein gegen die Krippe in Bethlehem. Er verlässt seinen himmlischen Bankettsaal und ja, über den Menschensohn heißt es, Füchse haben Löcher und Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus verkauft alles, was er hat und gibt es den Armen. Und diese Armen, das bist du. Diese Arme, das bin ich. Und Jesus gibt uns nicht nur irgendwas. Er schenkt uns alles, was er hat. Er schenkt uns sein Leben und damit ewiges Leben. Das macht er am Kreuz von Golgatha. Er schenkt sich sein Leben. Er lässt sich alles kosten, um dich reich zu machen. Und er bekommt was dafür. Jesus bekommt das, was Gott ihm verspricht, nämlich einen großen Schatz im Himmel. Nur, dass dieser Schatz eben nicht aus Gold und Silber besteht, Edelstein oder irgendwelchen läppischen Billionen Euro, sondern der Schatz, den Jesus sich erwirbt, der besteht aus Namen. Große Namen, die ins ewige Buch des Lebens geschrieben sind. Und unter diesen Namen ist auch dein Name. Im Himmel gibt es diesen großen Bankettsaal, wo schon für eine große Feier gedeckt ist. Und überall steht das Service und vor den Gläsern stehen so kleine Namensschilder. Und auf einem dieser kleinen Namensschilder steht dein Name. Du bist der Schatz im Himmel, den dieser reiche Jüngling durch seinen Tod am Kreuz erworben hat. Das ist bei Gott möglich. Und darum wirst du eines Tages durch das enge Nadelöhr gehen und ins Himmelreich einziehen. Nicht, weil du dir das ewige Leben erarbeiten kannst, nicht wegen der To-Do-Liste, sondern weil du an Jesus hängst, an deinem reichen Jüngling, der alles für dich aufgibt, weil er dich ansieht, dich unendlich liebt und egal wie es dir heute geht, dir sagt: Bei mir sind alle Dinge möglich. Amen.